Lektion 7. Übung A4. Hören Sie das Lied »Wem Gott will rechte Gunst erweisen«. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Dem will er seine Wunder weisen, im Berg und Wald und Strom und Feld. Die Trägen, die zu Hause liegen, erquicken nicht das Morgenrot. Sie wissen nur von Kinderwiegen, von Sorgen, Last und Not und Brot. Die Bächlein von den Bergen springen, die Lärchen schirren hoch vor Lust. Was sollt ich nicht mit ihnen singen, aus voller Kehl und frischer Brust? Den lieben Gott, dass ich nur walten, ihr Bächlein lächeln Wald und Feld. Und Erd und Himmel will er halten, hat auch mein Sach aufs